Diejenigen, die Jack als doubly disadvantaged, also doppelt Benachteiligte, bezeichnet, fühlen sich hingegen nicht entitled. Sie wissen nicht, wie sie mit Menschen sprechen sollen, die in der Hierarchie der Hochschule über ihnen stehen. Sie trauen sich nicht, die Zeit von Professoren in Anspruch zu nehmen. Sie haben keinen Modus, um auf Menschen zuzugehen, die ihnen in ihrem Fortkommen nutzen könnten. Eine Studentin sagte in einem Interview, das Jack mit ihr führte, »Ich fühle mich immer, als würde ich hier nicht hingehören. Dabei sollte es eigentlich andersherum sein. Ich wurde hier aufgenommen, ohne Netzwerk, ohne die Hilfe meiner Familie. Vielleicht sollte ich mich hier stärker zugehörig fühlen als die anderen, weil ich es ganz alleine geschafft habe, aufgenommen zu werden, aber das ist schwierig.« Jack beschreibt dieses Gefühl als Assimilationsblues. Die Traurigkeit, die einen überkommt, wenn man sich in einer Welt bewegt, in die man es trotz der eigenen Leistungen nicht ohne die Güte anderer Menschen geschafft hätte und die nach vollkommen anderen Regeln funktioniert.